Erster, dies sind die Worte von König Lemuel. Seine Mutter lehrte ihn diese Dinge. Zweiter, was soll ich dir sagen, mein Sohn? Du bist mein Kind und mein Versprechen. Dritter, gib deine Kraft nicht den Frauen. Verliere dein Leben nicht bei ihnen. Vierte, Könige sollen keinen Wein trinken, Lemuel. Herrscher brauchen keinen starken Alkohol. Fünfter, sonst vergessen sie die Gesetze. Dann behandeln sie arme Menschen nicht gut. Sechster, gibt Alkohol den Menschen, die sterben. Gebt Wein den Menschen mit traurigen Herzen. Siebter, sie trinken und vergessen ihre Armut. Sie denken nicht mehr an ihren Schmerz. Achter, sprich für die Menschen, die nicht selbst sprechen können. Hilf allen Schwachen. Neunter, sprich laut und entscheide fair. Hilf den armen und schwachen Menschen. Zehnter, wer findet eine gute und starke Frau? Sie ist viel wertvoller als teure Steine. Elfter, ihr Mann vertraut ihr von ganzem Herzen. Er hat durch sie alles, was er braucht. Zwölfter, sie tut ihm Gutes in ihrem ganzen Leben. Sie tut ihm niemals weh. Dreizehnter, sie sucht Wolle und Flachs. Sie arbeitet gerne mit ihren Händen. Vierzehnter, sie ist wie die Schiffe von Kaufleuten. Sie bringt Essen von weit her. Fünfzehnter, sie steht auf, wenn es noch dunkel ist. Sie gibt ihrer Familie und den Dienerinnen Essen. Sechzehnter, sie schaut sich ein Feld an und kauft es. Sie pflanzt einen Weinberg mit ihrem Geld. Siebzehnter, sie macht sich stark für die Arbeit. Ihre Arme sind kräftig. Achtzehnter, sie sieht, dass ihre Arbeit gut ist. Ihr Licht brennt auch in der Nacht. Neunzehnter, sie arbeitet mit Wolle und Fäden. Ihre Finger sind fleißig. Zwanzigster, sie hilft den armen Menschen. Sie gibt den Schwachen ihre Hand. Einundzwanzigster, sie hat keine Angst vor dem Schnee. Alle in ihrem Haus haben warme Kleidung. Zweiundzwanzigster, sie macht Decken für sich selbst. Ihre Kleider sind aus feinem Stoff. 23. Mann kennt ihren Mann an den Stadttoren. Er sitzt dort mit den wichtigen Männern. 24. Sie näht Kleidung und verkauft sie. Sie gibt dem Händler schöne Gürtel. 25. Sie ist stark und wird geachtet. Sie hat keine Angst vor der Zukunft. 26. Sie spricht mit viel Weisheit. Sie lehrt andere Menschen mit Freundlichkeit. 27. Sie achtet gut auf alles in ihrem Haus. Sie ist niemals faul. 28. Ihre Kinder stehen auf und loben sie. Auch ihr Mann sagt gute Dinge über sie. 29. Er sagt, viele Frauen sind gut. Aber du bist die beste von allen. 30. Schönheit geht vorbei. Eine Frau, die Gott ehrt, ist wirklich gut. 31. Belohnt sie für ihre gute Arbeit. Alle sollen sie für ihre Taten loben.